Die Satirebehörde empfiehlt allen Dreckschweinen keine Pferde mehr auf dem Karussell. Alter, was ist denn hier meine Tastatur? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und hier ist für euch der Mann, der nicht nur im Podcast für gute Laune sorgt. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten heute an diesem wunderschönen 6. März 2006. Nein, natürlich 2024. Und wie immer mit dabei unser Tierfreund Marc. Hallo Marc, schön, dass du wieder die Zeit gefunden hast, eine schöne Stunde mit uns zu verbringen. Kiffen! Das wollte ich an der Stelle mal gesagt haben. Dann gleich doppeltes herzlichen Glückwunsch an dich, Marc. Endlich darfst du rauchen, ohne dass du blöd angeguckt wirst. Nein. Also mache eine Menge Blödsinn, aber Kiffen gehört nicht dazu. Ich dachte mir nur, man könnte möglicherweise neue Hörerschaften akquirieren durch diesen kleinen Einwurf. Ansonsten möchte ich natürlich sagen, auch ich begrüße euch da draußen zu einer neuen Ausgabe von Biete Unterhaltung, suche Zuhörer und sage einen herzlichen Dank an René und an Stefan für diese warme Begrüßung. Herzlich willkommen auch von mir. Kann losgehen. Folge 133. René, du musst die Daten erwähnen. Das hat doch Tradition, oder nicht? Ich habe doch gesagt, heute ist der 6. März und ich sagte versehentlich 2006. Ach so, da fehlte aber noch, wann wir rauskommen, nämlich am 11. März. Das sage ich nie. Doch. Aber ist egal. Gut, wir fangen einfach an. Marc wollte das so. Es wird Frühling. Merkt ihr auch, wie schön das ist? Ja, ist gleich wieder kalt geworden. Kaum ist der meteorologische Frühling am 1. März irgendwie eingetreten und schon zack. Frierst du den Arsch ab. Ja. Aber ich muss sagen, nach meinem Urlaub ist mir aufgefallen, den ersten Tag, als ich früh aufgestanden bin, es ist ja schon hell. Da war ich ja völlig perplex. Ist ja richtig cool. Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ein sehr schöner Effekt. Ja. Ich bin jetzt sehr zeitig unterwegs. Um 7.30 Uhr stehe ich ja schon an meinem Arbeitsplatz und mittlerweile ist es tatsächlich taghell, wenn ich da ankomme. Ja. Ungewohnt, aber geil, genau. Also ich hatte auch kurz überlegt, vielleicht lag es daran, weil ich in meinem Urlaub auch meine Fenster geputzt habe, aber ich glaube, hat nichts damit zu tun. Ja, dann wird es auch ein bisschen heller, das Urrecht. Wenn der polnische Nebel erstmal weggewischt wurde. Also ich muss sagen, ist echt ein schönes Gefühl, wenn die Fenster wieder sauber sind, oder? Geht das schon auch so? Ja, geht in Ordnung. Okay, ihr putzt keine Fenster. Ich habe dafür ein extra technisches Hilfsmittel, haben wir uns angeschafft. Und zwar so einen elektrischen Fensterputzer. Also keinen Fensterputzroboter, sondern eher so einen elektrischen Abzieher. Scheibenwischer oder was? Naja, nee. Also du gehst da mit der Gummilippe, ziehst du übers Fenster und dann hast du da gleich so einen Saugapparat mit am Start, der dann also die anfallende Flüssigkeit irgendwie in sein Inneres aufnimmt. Und es klappt einfach Bombe. Die Fenster sind so schnell und so gut geputzt wie seit langem nicht mehr. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal, Entschuldigung für die Sache mit dem polnischen Nebel. Sagt man ja heutzutage nicht mehr. Politisch inkorrekt. So ist man halt aufgewachsen. Ich habe auch noch was politisch Inkorrektes, aber er fährt da jeden Tag mehr durch die Mohrenstraße, kann passieren. Wenn wir gleich über die Peter vielleicht reden, mal gucken. Also ja. Es lohnt sich heute auf jeden Fall dran zu bleiben. Ja, wie jede Folge. Denn ich habe auch einen Witz vorbereitet. Nein, ich habe natürlich, ich bin voll gut aufgestellt. Ja. Drei Witze. Okay. Und eins müssen wir sagen, unser Podcast ist natürlich wie immer gut recherchiert, nicht so wie manche Bahndoku im ZDF. Kleiner Insider. Apropos Bahn, wie geht's euch? Ich könnte gar nicht so weit, kann gar nicht so weit kotzen, wie ich kotzen würde wollen. Es ist, ich bin gerade in der Sekunde am gucken. Wir hatten das Thema Weselski ja schon vor einigen Jahren. Wir werden auf jeden Fall in den Shownotes die entsprechende Podcast-Folge verlinken. René hat den Weselski gemacht. Ein Highlight auf jeden Fall. Ich weiß noch, es heißt, dieser Podcast wird bestreikt oder so. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die Ausgabe ist. Einer der ersten Podcasts. Genau. Es ist unglaublich und ich habe das Gefühl, die Drohungen werden ja immer massiver und ich frage mich, warum ich mich immer mehr angesprochen fühle. Und ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Also ich habe Sorge, dass das Streikrecht in Frage gestellt wird, wenn einer das so überzieht. Da stimme ich dir zu. Ich rechne auch schon damit, wenn das Maß so überzogen wird, dass jetzt irgendwann... Jetzt ist Stefan eingefroren? Politik, nee, jetzt ich sehe mich da. Noch, ich höre mich noch. Gut, wir haben da, du hattest einen kurzen Hänger, aber... Okay, Fehler an der Matrix. Nein, was ich sagen wollte, also ich... ich sehe das genauso wie du, René, weil ich fürchte auch schon, wenn das so jetzt übertrieben wird und das Maß vielleicht überzogen wird, dass dann möglicherweise die Politik irgendwas ändert. Und das hatten wir in der Vergangenheit schon. Ne? Wenn irgendein Ereignis war, was noch nie da gewesen ist, dann wird halt entsprechend ein Gesetz angepasst, sodass das nicht nochmal passieren kann. Ihr lehnt euch ganz schön weit aus dem Fenster, wenn ihr sagt, das wäre überzogen. Da müsste man eigentlich viel mehr Informationen hinten ran liefern jetzt. Okay. Warum das? Ja, wir wollen nicht das. Also eins ist klar: Wir wollen nicht das Streikrecht in Frage stellen. Das nicht. Ganz kurzer Hinweis, weil ich es gerade gefunden habe: Folge 4 vom 15. April 2019. Ja. Der Podcast wird bestreikt. Könnt ihr euch anhören. Genau, da gehen wir auf das Thema tiefer ein als jetzt. Aber ganz ehrlich, ich frage mich immer: Wer ist von diesem Streik am meisten betroffen? Ein paar Millionen Deutsche oder ein paar Führungskräfte bei der Deutschen Bahn? Also ich frage mich, wer wird mit diesem Streik torpediert? Und ich empfinde, dass das die Leute sind, die mit der Bahn fahren. Die Omi, die vielleicht jetzt das letzte Mal die Möglichkeit hat, ihre Enkel zu besuchen, ja, weil sie eine schwere Krankheit hat. Oder der Arbeitslose, der sich jetzt vielleicht seinen Urlaub gerade jetzt über den in Berlin verlängerten Feiertag jetzt vielleicht sein ganzes Hab und Gut zusammengespart hat und jetzt mit der Bahn in Urlaub fahren will und womöglicherweise Schwierigkeiten haben wird, sein Hotel zu stornieren. Ja. Also, oder der Feuerwehrmann, der mit der S-Bahn zur Arbeit fährt. Ja, schon gut, haben wir verstanden. Brand. Aber der Streikende, der Streikwillige, der muss sich natürlich auch einen Modus suchen, wo er weiß, dass das findet irgendwie Gehör. Ja, aber heute seit 18 Uhr wird schon der Güterverkehr bestreikt. Ganz genau. Wen juckt's? Ja, die Folgen werden wir auch merken. Das ist immer logisch, wenn du nicht betroffen bist, ist ja scheißegal. Und ganz ehrlich, ja, mir ist es auch wurscht, ob die S-Bahn streikt oder nicht, weil ich fahre mit U-Bahn und Bus. Also, ja, also who cares? Wir wohnen in der Hauptstadt, wir wohnen in Berlin und da kann man das noch ganz gut abfedern, weil es mehrere Verkehrsunternehmen gibt. Ja. Aber in anderen Städten geht das halt nicht. Ne? Oder wenn du jetzt irgendwie keine andere Möglichkeit hast, außer mit der Bahn zu fahren, dann stehst du halt da. Und René hat ja schon gesagt, in Berlin und in MacPom ist der Frauentag ja ein Feiertag, also ein schönes langes Wochenende. Und wenn du halt Freitag früh irgendeine Reise gebucht hast oder geplant hast, kannst du halt vergessen. Und das ist doch richtig scheiße. Und auf der anderen Seite frage ich mich, ich meine, also wir sind jetzt natürlich nicht da direkt beteiligt und können nicht sagen, was stimmt jetzt und was nicht, was in den Medien halt wiedergegeben wird. Aber natürlich können wir uns ja unsere Meinung bilden. Und wenn ich halt... Vor allen Dingen dürfen wir die auch haben. Ne? Genau. Und wenn ich halt sehe, das dauert jetzt schon 4 Monate, Schlichtungsversuche haben nicht funktioniert. Ich frage mich, wie soll das ausgehen? Also wo soll das noch hinführen? Also das ist doch das, was ich mich frage. Und es ist halt wirklich scheiße, muss ich sagen. Ja. Stell mal vor, du musst jeden Tag wirklich ins Büro, weil dein Job das nicht anders hergibt, dann hast du. Es gibt ja Leute, die arbeiten nicht im Büro, sondern die arbeiten in irgendeiner Geschäftsstelle. Ja, genau. Zum Beispiel die Leute, die uns Sachen verkaufen. Ja. Da ist mit Büro nicht so, also mit Homeoffice ist da nicht so viel. Oder ein Arzt. Ja. Aber der kann sich leisten, der fährt mit Taxi. Was ich halt immer noch spannend finde, zu Corona-Zeiten hatten wir ja einen Begriff ins Leben gerufen, den wir vorher gar nicht kannten, so Systemrelevanz. Ne? Jetzt spricht kein Mensch mehr darüber, aber für mich ist auch die Bahn als Verkehrsunternehmen schon in gewisser Weise systemrelevant. Ne? Seht ihr das auch so? Ja, wurde doch bei Corona auch gesondert behandelt. Ja. Also hat man ja gemerkt, wie relevant das ist, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zu fahren, ja, und dass da auch entsprechende Maßnahmen zu treffen sind. Genau. Ja, also letztendlich, wir an dieser Stelle heute am Mittwochabend können halt nicht sagen, wie es weitergeht. Am Montag sind wir schon schlauer, da haben wir den Streik überstanden. Aber es sollen ja weitere Streiks kommen, die möglicherweise auch nicht mehr so lange vorher angekündigt werden. Das wird natürlich dann noch später. Das ist die nächste Eskalationsstufe, ja, von, genau, Herrn Weselski. Ja. Die Frage ist halt nur, ob die Maßnahmen richtig sind, um das Verständnis in der Bevölkerung auszubauen. Tja. Wir werden es sehen. Genau. Und fairer, muss jeder machen, wie er will. Fairerweise muss man noch dazu sagen, es betrifft ja nicht nur die Bahn, denn auch die Lufthansa streikt ja. Ist natürlich auch wieder super gelegt, dass Bahn und Flughäfen bestreikt werden. Ja. Jetzt könnte man bei der Lufthansa sagen, das hat umwelttechnisch ja noch einen positiven Nebeneffekt. Genau. Ja, ich muss auch sagen, also wo die Bahn gestreikt hat zuletzt, ich habe auf X oder ehemals Twitter, habe ich nicht eine Verspätungsmeldung gelesen. Also das ist doch super. Ja, auf jeden Fall keine Verspätung, das ist so wahr. Ja. Nee, also wie gesagt, wenn man nicht betroffen ist, hat man leicht reden, das ja. Sehe ich auch ein, aber letztendlich, wenn man betroffen ist, muss man auch beide Seiten betrachten. Genau. Und da gehören halt auch ein paar Unbeteiligte dazu. Und genau, wie gesagt, es spielt halt immer eine Rolle, wo man wohnt, wie man das nutzen will und oder muss. Ja. Naja, wir drücken die Daumen, dass dieser Konflikt baldigst gelöst wird, weil das würde uns allen gut tun. Ja. Und jetzt sagen wir erstmal Prost. Eine neue Tradition. Wir nehmen erstmal Ups, einen Schluck. Ich habe das Briefing verschlafen. Ich trinke wie immer meinen Yogi-Tee. Mark, ich trinke aufgesprudeltes Wasser. Ich hatte Wasser. Keinen Alkohol im Haus und deswegen trinke ich nichts. René, das ist nur konsekret, René. Sehr schön. Ja. Ihr Lieben, die letzten zwei Wochen, hat das Leben es gut mit euch gemeint? So muss man sagen. Na, ich hätte noch einen Skandal parat, aber ich könnte ihn noch aufheben. Na, ist da was aus deinem Leben? Nee, ist nicht aus meinem Leben. Bin ich auch völlig unbetroffen von. Na denn? Ich habe gehört, dass die Peter Tierkarussells abschaffen will. Also Tierfiguren in Karussells, in Kinderkarussells. Weil? Habe mir natürlich auf die Suche und auf die Recherche begeben und habe festgestellt, die Peter will Ponykarussells verbieten. Das haben die im Februar. Nee, das haben die im. Schon vor vielen Jahren gemeldet, sie wollen Ponykarussells verbieten. Da ist aber die Rede von Pferden, die so bei irgendwelchen Stadtfesten so im Kreis laufen mit Kindern drauf. Okay, sollen die jetzt durch echte Pferde ersetzt werden? Nein. Nein, in dem Fall sind es echte Pferde gewesen. So, jetzt dachte ich, so blöd kann Stern gar nicht sein, die das gemeldet haben und habe nochmal recherchiert. Und tatsächlich, es ist wirklich kein Gag. Die Peter schreibt, sie will tiergetämte Karussells abschaffen. Und hat sich dazu in den USA an einen Vergnügungskarussellhersteller gewendet und hat gesagt, er solle doch sich anschließen, der Aktion keine Tierfigur-Karusselle mehr herzustellen. Doch, Dinosaurier. Das würde gehen. Die gibt's eh nicht mehr. Nein, es geht, sie haben einen ganz großen Grund dafür. Also könnt ihr euch den vorstellen, warum die Peter das abschaffen will? Nicht so wirklich. Also nicht nur warum keine Plastikponys mehr Karussells dienen sollen? Wie, was nochmal? Ja, keine Ahnung. Nein, warum Plastikpferde keine Karussells mehr dienen sollen? Weil, weiß ich nicht. Also ich verrate euch. Und zwar sind sie der Meinung, dass mit Karusselltieren Kinder schon animiert werden, Tiere als unterdrückungsbares Objekt zu sehen. Ja, verstehe. Also durch Spielen, Kinder verlieren den Respekt und das Mitgefühl für alle Lebewesen auf die Art und Weise. Es werden zweifelhafte Assoziationen gestrickt. Die Verrohung der Gesellschaft wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass der Mensch keine Wertschätzung mehr hat für die ihm dienenden Tiere. Ob sie es nun in lebender Form tun, als Lasten- oder Vergnügungstiere, als Freizeitbeschäftigung oder in der Form, dass man sie einfach isst. Aber heißt das auch, dass zum Beispiel Karussells mit wo zum Beispiel man sich in einen Burger reinsetzen könnte oder in eine Zwiebel oder so auch verboten werden müssten? Weil mit Essen spielt man ja auch nicht. Das ist ja auch eine Sache, die wir den Kindern beibringen wollen. Ja. Ich finde, die Wagen sollten die Form von Ziegelsteinen haben. Aber dann müssten auch Autoscooter abgeschafft werden. Ja. Wenn du es genau nimmst. Ja. Ja, hattest du schon mal den Drang beim Autofahren? Genau. Wenn der Vordermann mit 30 auf der 5er, im 5er Bereich fährt. Ach ja. Kennen aber warte mal, jetzt kommt ja der eigentliche Skandal. Oh, das ist ja noch nicht mal der Skandal. Okay. Die PETA bittet also Karussellhersteller darauf zu verzichten, Tierfiguren zu verwenden, aus den eben genannten Gründen. Und sie bieten auch an ein sogenanntes Empathie-Kit. Das kann man sich bei der PETA runterladen. Das heißt, every animal is someone. Und um es nicht so kompliziert zu machen, übersetze ich mal kurz einen der, das ist so ein Leitfaden, der helfen soll, Empathie zu Tieren zu entwickeln. Und da steht ins Deutsche übersetzt, versuche diese Ideen. Erstelle eine Liste von Eigenschaften, die du mit jemandem gemeinsam hast, der einer anderen Rasse, Altersgruppe, Religion oder Art angehört. Zum Beispiel, wir verspüren beide Hunger und Schmerz, wir lieben beide unsere Familie und wir beide wollen frei von Unterdrückung sein. Es wurde tatsächlich das Wort Rasse benutzt. Ich habe nochmal im englischen Original nachgeguckt, ob das vielleicht nur ein Übersetzungsfehler war. Und da steht, write down a list of traits you have in common with someone of a different race. Ist der Rassenbegriff im Englischen nicht so kritisch belastet? Das kann ich dir aus der kalten Küche heraus nicht sagen. Nee. Ja. Weiß ich nicht. Genau, auf jeden Fall, genau, das ist dieses sogenannte Empathie-Kit. Könnt ihr euch im Internet selber mal durchlesen, wenn ihr Empathie zu Tieren aufbauen wollt. Der Titel ist Every Animal is Someone. Ja. Jetzt hast du, warte mal, Marc, gerade du, du hast ein Haustier. Echt mal. Dein ja, Tier aber leider auch nicht mehr lange. Ui. Aber wir waren beim Tierarzt und haben ihm nochmal die aktuellen Symptome unserer Katze irgendwie geschildert. Und er sagt, also lange Rede, kurzer Sinn, die Katze wird den kommenden Sommer höchst vermutbar nicht überleben. Die Katze tritt die Treppe krumm. Was? Den Spruch kann ich noch nicht. Kennt ihr das nicht? Das ist ein Zungenbrecher. Sag mal, ganz schnell. Die Katze tritt die Treppe krumm. Genau, die Katze tritt die Treppe krumm. Die Katze tritt die Treppe krumm. Die Katze tritt die Treppe krumm. Wo ist denn da der Zungenbrecher? Okay. Na, keine Ahnung. Siehste, ja. Das ist wahrscheinlich unterstes Level. Das wäre jetzt natürlich der Downer. Das tut uns natürlich leid, Marc. Du hattest ja neulich schon mal berichtet von den, ja, sagen wir mal, ein bisschen übertrieben oder untertrieben gesagt, dem Wehwehchen deines Kätzchen. Drücken wir die Daumen, sie dass er noch Sie geht den Weg allen Irdischen. Wir werden ihr noch ein paar schöne Tage machen, ihr und uns. Genau, das ist die richtige Einstellung, ne? Aber was heißt das jetzt fürs Karussell, René? Also ich könnte mir vorstellen, dass dann irgendwelche geometrischen Figuren vielleicht auf so einem Karussell stehen, wo man sich raufsetzt oder so. Das wäre doch eine Idee. Also, ich will aufs Dreieck, ja, genau. Das piekt mir so schön in den Po. Also die PETA bittet ja nur darum, dass im Karussellunternehmen ihr Design überdenken, damit sich die Wahrnehmung und unsere Beziehung zu anderen Lebewesen ändert. Also, ja. Kinder, auf Bienen und auf Bienen setzt man sich erstmal partout nicht drauf. Mhm. Ja, das müsst ihr verinnerlichen. Das tut den Bienchen nämlich weh. Okay. Ja, und wie gesagt, Elefanten und Pferde. Auch wenn sie einen Sattel haben. Ja, also man kann es ja wie in der Wirtschaft machen. Man gleicht es einfach aus. Wenn man halt zwei Runden Karussell gefahren ist, muss man halt 2 Stunden Bauernhof-Simulator spielen oder so. Um das, verstehst du? Also wie mit den, wie heißt es, nicht Greenwashing, sondern du machst halt was Gutes, obwohl du eigentlich was Schlechtes machst. Naja, du pflanzt irgendwie einen Baum in Afrika. Damit aber dann machen wir bitte was Vernünftiges. Ja. Und zwar 2 Stunden lang Kuhscheiße schaufeln. Zum Beispiel. Ne? Habt ihr das gehört? Damit die Leute was anfangen können. Von diesem Bauernprotest, die da irgendwie, was war das? Sie haben Mist auf der eine Bundesstraße irgendwie gekippt. Ja. Aber das wurde nicht korrekt abgesperrt. Und die Autofahrer haben es zu spät gesehen und sind einfach reingerauscht in die Dinger. Da gab es richtig heftige Unfälle wohl. Und einige Verletzte, ja. Also auf Ideen kommen die Leute, weil da kann man sich echt nur an den Kopf fassen. Ja. Muss man ja sagen. Oder die neueste Eskalation der Protestler gegenüber Tesla in Grünheide, oh ja, musste da irgendwie an den Strommast irgendwie Feuer legen. Ja. Da also sind aber noch ganz andere Leute davon betroffen gewesen. Ja. Heidewitzka-Schwester, hier ist was los. Wird ich sag besser. Dir. Ich sag dir. René, du warst ja gerade abkömmlich. Ja. Was ist los? Ich, technische Probleme. Ich hatte so einen Moment. Das war alles gut. Ich habe euch weiter. Wolltest kurz alleine sein. Ah, okay, lasst euch da sagen. Nicht stören. Ja. Stefan, deine zwei Wochen sind wahrscheinlich wie im Fluge vergangen. So ist es. Ich hatte ja Urlaub, hatte ich ja schon angekündigt, aber halt. Ja. Kamen denn Vorschläge? Was? Kamen denn Vorschläge? Was ich machen kann? Ja. Nur ich habe den ja schon geplant. Ah, wie gesagt, okay. Ein bisschen Frühjahrsputz, mal den Sperrmüll weggefahren, Freunde besucht, schön essen gewesen. Ja, also alles schick. Ich muss Stefan, nicht mal ich möchte mal einen Monat mit dir tauschen, das muss so ein tolles Leben sein. Ja. Entspannt. Unabhängig sein. Das ist das Schöne. Okay, die allgemeine Redepause würde ich nutzen, um unsere Kollegen von der Satirebehörde zu grüßen. Oh. Da gibt es große Ereignisse, die ihre langen Schatten schon werfen. Der ein oder andere hat es vielleicht mitgekriegt. Einer der Redakteure der Satirebehörde, zu finden unter www.satirebehörde.de im Internet, der ist ein Arbeitskollege von mir. Oh. Und die beiden, die das machen, die machen jetzt auch einen Podcast. Ich bin mit den beiden so verblieben, dass ich das zu einem späteren Zeitpunkt noch mal etwas exklusiver Feature, aber nur so viel wie, besucht doch mal die Satirebehörde, wenn ihr das letzte gute Buch ausgelesen habt und Netflix leer geguckt. Moment, ich sage kurz die Webadresse an. Genau. podcast-berlin.de. Das ist also unsere Adresse heißt berlin-podcast.de. Genau. Oh, sorry. Also, das ist ja peinlich, René. Da musst du aber jetzt hier. Vor der falschen Tür gestanden. Ja. Passiert mir öfter. Kann ich ja plädiere dafür, René, dieses Mal komplett rauszuschneiden. Das hat ja keinen Sinn mit dem. Ja. Wen soll man rausschneiden? Wenigstens in der Begrüßung drin. Ich habe gerade auch mal die Seite aufgerufen und sehr witzig. Also, wenn Öffnungszeiten. Jeden Tag geschlossen, außer Dienstag von 8.30 Uhr bis 8.32 Uhr und Donnerstag von 2 Uhr bis 2.07 Uhr. Was haben sie noch? Wir sind jetzt auch über Fax erreichbar, also sehr, sehr gut. Aber das mit dem Fax ist also gibt es quasi eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil um Ihnen ein Fax zu schicken, musst du Ihnen erstmal einen Brief schicken, in dem du um die Faxnummer bittest. Ah, verstehe. Warte. Sicherheit wird großgeschrieben. Ja, stimmt. Ja, richtig. Die Faxnummer gibt es nur nach Antrag. Ja. Ich habe eine schöne Meldung zu einem Thema, was wir gerade besprochen haben. Wieselski treibt uns noch in den Suizid. Verband Deutscher Selbstmörder verklagt die GDL wegen Bahnstreik. Das und vieles weitere auf www.satirebehörde.de. Ja, sehr, sehr gut, sehr witzig. dann drücken wir die Daumen. Sind wir eine kleine Starthilfe hier? Jetzt solltet ihr eure Serverressourcen erweitern. Genau. Aber die scheint schon länger zu geben, weil die haben sogar eine Facebook-Seite. Ui, was war das nochmal? Facebook, schon sehr die Älteren erinnern sich, ja. Das war deine Mutter fragen. Nein, die bestimmt nicht. Facebook, naja. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Dann gucken wir doch mal, wir hatten ja, wie immer, ihr kennt uns, nach dem Smalltalk haben wir ein paar Themen und vielleicht picken wir uns da einfach mal was raus. Bis jetzt war es ja sehr spannend. Wir gucken mal, wir haben noch spannendere Themen. René, du hattest was. Was denn? Was Schönes. René kommt wie immer aus dem Moostop. Ja. Sag mal, gib mir mal ein Stichwort, ich mach was draus. Nö, wenn du so reagierst, dann... Ja, okay, jetzt hat Marc schon verraten. Genau, ich wollte ein ganz wichtiges Thema mit euch besprechen. Wir gehen in unser virtuelles Büro. Nein, pass auf, wir fangen damit ganz anders an. Kennt ihr die Probleme, die man heutzutage bei Remote-Arbeiten hat? Also ihr kennt das Homeoffice in für immer, ne? Remote? Was ist der Unterschied zwischen Remote und Homeoffice? Verstehe die Frage nicht. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Remote-Arbeiten und Homeoffice. Aha. Ja, aber das ist auch egal. Der ist wahrscheinlich eher steuerrechtlicher Natur. Es gibt Unternehmen, die haben die sitzen in einem völlig anderen Land oder in einer völlig anderen Stadt als ihre Mitarbeiter. Die bieten also partout nicht die Möglichkeit, in einem richtigen Büro zu arbeiten. Mhm. Und in diesem Fall arbeiten die Mitarbeiter remote. In ihrem Homeoffice. Von fern. Wir können es gerne recherchieren. Haben wir vielleicht einen Fachanwalt für Steuerrecht, der uns sagen kann, was der Unterschied zwischen Remote und Homeoffice ist? Da gibt es nämlich einen, definitiv. Heiß, aber ist ja auch egal. Also ich kenne den Unterschied zwischen Homeoffice und mobilen, ortsunabhängiger Arbeit. Das ist doch Remote. Das ist ein anderer Begriff dafür letztendlich, ja. Ja, und was ist der Unterschied? Na, Homeoffice heißt, du arbeitest zu Hause bei dir. Und das heißt aber auch aus steuerrechtlicher Sicht, dein Arbeitgeber muss deinen Arbeitsplatz zu Hause überprüfen, ob der geeignet ist. Und das mobile, ortsunabhängige Arbeiten verlangt dies nicht. Das ist ein entscheidender Unterschied. Gut, siehste. Und schon sind wir wieder ein Stück schlauer. Danke, Stefan. So, genau. Ich wurde von jemandem, der halt remote arbeitet, auf sein Ersatzbüro quasi gestoßen. Und zwar handelt es sich um ein virtuelles Büro. Ich habe es euch gezeigt. Wir haben unsere Resi in diesem virtuellen Büro abgehalten. Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, denkt mal an ein Pokémon-Spiel aus den 90ern. Ne, Draufsicht. Mhm. Ein kleines animiertes Männchen, was dann läuft und was man durch die Welt der Pokémon steuert. Und genau so in Farbe und pixelig sieht dieses Remote Office aus, was ich gesehen habe und in dem wir uns auch aufgehalten haben. Und das Ganze läuft über einen Webbrowser. Und das Coole, was finde ich zumindest, ist, dass du deinen eigenen Schreibtisch hast, den du dir dort einrichten kannst. Und noch viel cooler ist, dass du deine Kollegen, die ja gar nicht mit dir in einem Büro sitzen, siehst. Also du fühlst dich gar nicht so einsam, wie du wirklich bist. Und sobald du in die Nähe deiner Kollegen kommst, ploppt quasi ein Videochat hoch und du kannst sofort mit denen losquatschen. Und das fand ich eigentlich eine coole Geschichte. Und ja, Marc, du fandst ja Spielerei, ne? Ja. Aber es ist möglicherweise etwas, was man zulassen muss, wo man überhaupt erstmal einen Erfahrungswert irgendwie sammeln muss. Für mich war das erstmal nur extreme Gamification des Arbeitserlebnisses, wo ich so dachte, das ist einfach ein zu großer, überbordender Überbau. Ja, es sind so wahnsinnig viele Metainformationen. Es lenkt mich einfach von der eigentlichen Arbeit ab. Das heißt, ich bräuchte wahrscheinlich erstmal mindestens einen kompletten Tag, um mich damit so weit intensiv auseinanderzusetzen, bis alles so normal wird. Ja, also bis man alles wirklich mal erkundet hat. Und nicht, dass man die ganze Zeit denkt, so, oh, jetzt gehe ich da irgendwie in den Raum rein. Ach nee, Moment, da ist ja noch eine Tür. Da will ich jetzt unbedingt mal rein. So, wer ist denn da drin? Ja. Aber da guckst du einmal, weil letztendlich ist ja da nichts zum Spielen. Genau. Naja, doch, wenn es etwas Neues ist, dann ist es etwas Aufregendes und dann will es erkundet werden. Das nennt man Spiel. Es erweckt schon den Eindruck der Ablenkung, aber ich finde, so viel zum Spielen ist da gar nicht. Nur mal kurz zu den wenigen Features, die das Ding hat. Also abgesehen davon, dass du einen Schreibtisch hast, gibt es natürlich auch Konferenzräume, da kann man reingehen, kann die Tür zumachen. Nur alle, die im Raum sind, sind dann in einem Videochat. Es gibt Whiteboards, wo man dann Dinge zeigen kann. Also von der Funktion her ja nicht viel anders, als man heute sowieso schon hat in den normalen Videocalls. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass du dich einfach irgendwo auf einer Karte siehst. Und was ich halt cool finde, ich könnte mir das super vorstellen, wenn wir neben unserem normalen Job alle drei noch in einem gemeinsamen Büro sitzen und man mal die Möglichkeit hat, sich auch kurz technisch auszutauschen. Du kannst ja deinen Status auch sichtbar machen, so wie es in den Standard Chat-System ja auch möglich ist, ob du abwesend bist oder nicht. Oder du machst dich einfach visuell, stellst dich visuell auf abwesend, indem du in so einen Focus-Space gehst und das so Bereiche, wo du dann für dich ganz alleine bist und jeder sieht, der ist gerade beschäftigt und hat keine Zeit für was anderes. Ja. Genau, also. Also ich muss sagen, ich fand es auch sehr interessant. René hatte mir das ja schon kurz vorher gezeigt, bevor Marc das kennengelernt hat. Und ja, also ich könnte mir das schon vorstellen. Die Sache ist halt die, also für so ein System muss halt das Gleiche gelten wie halt für Büroarbeit oder sonstige Homeoffice-Arbeit. Es müssen halt bestimmte Regeln erfüllt werden oder eingehalten werden. So eine gewisse Kultur muss dafür entstehen. Und dann funktioniert es, glaube ich, auch super, wenn eine Firma sowas macht. Und ich meine, die Dinger wachsen ja wie Pilze aus dem Boden, ne? Also spätestens seit Corona, aber ist auch schon weit vor Corona gibt es das. Auf jeden Fall. Also ich habe mal ein bisschen geschaut und das wird ja nicht nur eingesetzt, um jetzt zum Beispiel wie bei René einen Firmenalltag irgendwie wiederzugeben oder nutzbar zu machen, sondern das wird mittlerweile auch bei Messen eingesetzt, für Schulungen, Workshops und so weiter. Fand ich super interessant. Ich habe gesehen Use Cases dafür, also Anwendungsfälle, und da war Unterricht gewesen. Genau. Und da ist dieser Raum ein Klassenraum, und was ich cool finde ist, du hast Gruppenarbeit Tische, das heißt, da sind dann Gruppen, die an einem Tisch zusammenarbeiten, die dann miteinander reden können. Ja. Am Nachbartisch sind auch welche zusammen, die können auch miteinander reden, die hören sich nicht gegenseitig, und der Lehrer hat an seinem Lehrertisch so eine Slots, wo der dann sagen kann, ich will an die Gruppe 1 mit rein, dann stellt er sich da einfach in diesen Slot rein und kann bei Gruppe 1 mithören, mitreden. Ne? Ja, Thema Distanzunterricht. Ne? Ja, absolut. Also, aber natürlich, wir können es uns jetzt so auf dem kurzen Weg erstmal nicht vorstellen, weil wir natürlich auch gemischt arbeiten. Ne? Wir haben Homeoffice-Tage, wir haben Bürotage. Wie sieht es denn da aus? Also wenn man im Büro ist, braucht man das dann auch? Genau, das finde ich für, wenn man im Büro ist, finde ich es total ein Quatsch. Du hast doch also, dann Leute, die nicht im Büro sind. Ja, ich habe es tatsächlich, also ich wollte es ja mal ein bisschen ausprobieren in verschiedenen Facetten. Ja, ist schwierig. Also ich glaube, vielleicht ist es einfacher, da eine Sinnhaftigkeit zu erkennen, wenn man mal überlegt, was die Probleme von Remote-Arbeit sind. Ne? Zum Beispiel die Kommunikation, die effektive. Ja. Also eine effektive Kommunikation ist mit Remote-Arbeitskollegen schwierig. Weil du schreibst sie per Chat an, die antworten nicht sofort. Ne? Dafür gibt es Kommunikationsmittel unterschiedlicher Synchronität. Also da kannst du Slack nehmen, klar, kannst du anrufen, aber also ich finde ein richtiger Anruf ist immer so das Störendste. In einem richtigen Büro kannst du mal kurz den Kopf in die Tür halten, dann siehst du, ob derjenige zu tun hat oder nicht. Ne, also deswegen bevorzuge ich halt ein normales Büro, weil einfach, ich finde es viel einfacher, in einem normalen Büroalltag mit einem Kollegen zu kommunizieren, als wenn der im Homeoffice oder... Das ist ein bisschen was anderes, aber es ist meiner Meinung nach etwas, was man auch lernen muss. Also warum soll ich nicht zu dem virtuellen Hörer greifen, jederzeit, wenn ich der Meinung bin, dass es notwendig ist, wenn ich denjenigen... Weil ich jemanden aus seinem Fokus ziehe. Ja, jetzt kommen wir nämlich zur Kehrseite, und nicht zur Kehrseite der Medaille, aber jetzt kommen wir zum anderen Ende der Schnur. Es heißt ja nicht, dass der andere sofort rangehen muss. Er kann doch den Anruf quasi ablehnen. Dann weißt du, okay, passt gerade nicht. Und das Problem, und das, was ich da sehe, ist, das ist so ein Blindspot, weil du hast ja das Ziel, den zu erreichen. Du erreichst ihn nicht und dann bist du möglicherweise frustrierter, als wenn ich im Büro in den Raum reingucke und der winkt ab, dass er gerade nicht kann. Also diese Präsenz, finde ich, die macht schon was mit ein. Und da habe ich einen guten Erfahrungswert bekommen. Ich habe es mit jemandem getestet, der gerade jung ins Arbeiten reinstartet und jetzt gezwungenermaßen auch zu Hause sitzt. Und ich habe gesagt, pass auf, ich habe einen Schreibtisch für dich in diesem virtuellen Büro. Komm da rein und setz dich da 2 Stunden hin. Und dann war wirklich die Situation, ich hatte das Gefühl, da sitzt halt noch jemand anders, ich bin nicht allein. Das hat mir das wirklich vermittelt. Also so primitiv ist mein Gehirn, dass es, wenn ich mich in den Raum reindenke, dass ich das Gefühl habe, wenn da ein anderer Avatar zu sehen ist, dass der tatsächlich da ist. Mhm. Ich hatte tatsächlich dann auch mal die Möglichkeit genutzt, von meinem Tisch aufzustehen, zu dem Schreibtisch zu gehen und dann kurz was abzuklären. Und dann hatte ich im Nachgang mal gefragt, wie die Erfahrung war, und da kam, ja, ich hatte das Gefühl, ich war committeter, also ich habe mich mehr, committed in Deutsch. Ich habe mich mehr. Weiß nicht. Gefühlt, dass ich arbeiten muss. Ach so. Also, eingebunden, warst eingebundener. Also derjenige sagte, ich hatte halt das Gefühl, ich bin jetzt hier in einem Arbeitsplatz und bin mehr in dieser Stimmung zu arbeiten. Also da war, das ist zum Beispiel eine Schwierigkeit, die ich oft von Leuten höre, die Homeoffice machen, dass sie Freizeit von Arbeit nicht getrennt bekommen. Immer noch nicht. Ich glaube, es ist eine Herausforderung. Natürlich, wenn du in deinem Wohnumfeld, weil das finde ich zum Beispiel auch ein Ding, beim Homeoffice fehlt die Trennung zwischen Arbeit und Privat. Ja, es ist, aber das ist wieder dieses Kulturding, ne? Und Marc hat es schon richtig angedeutet. Ich hatte auch so den Gedanken, Mensch, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre Usus, dieses Homeoffice, mehr als vorher. Und trotzdem haben es viele noch nicht irgendwie hingekriegt oder verinnerlicht, ne? Ja, aber es gibt ja auch Leute, die steigen neu ins Berufsleben ein und die kennen das möglicherweise nur. Also ja, ich finde, ja, also ich muss sagen, ich brauche es ganz, ganz doll, diesen Ortswechsel. Also ich brauche das wirklich. Also für mich ist, wenn ich ins Büro komme, dann bin ich wirklich in Arbeitsstimmung, im Arbeitsmodus. Ja, und das ist ja auch so, es betrifft ja nicht nur die Arbeitnehmer, sondern auch die Arbeitgeber, ne? Also auch die müssen ja zum einen das Vertrauen haben oder auch entsprechend das Vertrauen schaffen, dass das funktioniert zwischen Homeoffice und Nicht-Homeoffice. Und natürlich müssen auch die Tage im Büro, also ich zurzeit zumindest bei meinem Arbeitgeber, ich gehe super gern ins Büro, weil das sind richtig coole Tage. Natürlich ist es ein anderer Ablauf als im Homeoffice. Das ist ja auch klar unter Umständen. Aber was macht denn das Coole aus für dich? Na, zum einen, du, wie du schon sagst, du hast Kollegen um dich rum, ne? Das ist cool, die nehmen dich wahr, man kann ganz anders miteinander reden. Im Homeoffice hast du natürlich auch Kollegen, mit denen du sprichst, aber natürlich auf ganz anderen Ebenen, weil du halt wirklich explizit die Leute kontaktierst, mit denen du arbeiten musst, und im Büro siehst du unter Umständen ja noch andere Leute, ne? Und ich glaube, die physische Distanz ist ein großer Nachteil von Homeoffice und Remote-Arbeiten. Ja. Und auch die soziale Isolation. Ja, eine Seite. Die andere Seite ist natürlich deutlich weniger Ablenkung. Also wenn ich tatsächlich meine eigene Box habe, dann ja, also die Chance da, dass ich irgendwie Gespräche aus dem Großraumbüro von der anderen Seite irgendwie mitkriege, ist deutlich geringer. Viele Kollegen müssen telefonieren bei uns und das ist zu Hause dann schon angenehmer. Aber der Trend scheint ja tatsächlich bei diesen modernen Unternehmen dahin zu gehen, diese soziale Interaktion untereinander nicht als Ablenkung zu sehen, sondern als Befruchtung. Also ich habe mal gehört, bei Google, die Tür schwingt in beide Richtungen, ganz ehrlich. Da ist es so, dass du halt keinen festen Arbeitsplatz hast, einfach damit du durchs Büro läufst, mit anderen in Kontakt kommst, dich mit anderen austauschst, das ist ja ganz toll gewollt. Ja, aber da steckt ja auch noch das Problem dahinter, dass wenn jetzt Homeoffice immer mehr gemacht wird, und bei vielen Firmen ist es ja mittlerweile so, dass du eigentlich gar keine Pflichtbürotage hast, und da werden halt feste Arbeitsplätze abgeschafft, ne? Und dadurch entsteht halt das, dass du unter Umständen bei jedem Bürotag woanders sitzt. Es hängt doch auch stark davon ab, was für eine Arbeit man macht. Klar. Also wir drei oder sind jetzt eben auch Programmierer, ja, Problemlöser, ja. Und wir brauchen dann einfach auch mal das nicht abgelenkt werden. Also das mit der sozialen Interaktion ist bei uns dann oftmals zweitrangig. Ja. Ich verstehe deinen Punkt, möchte aber zu bedenken geben. Nee, das gibt ja kein richtig und kein falsch da. Ne? Ja. Also ich glaube, also ich fand es halt, ist es was Neues gewesen für mich? Ich fand es halt interessant, und natürlich prüfe ich dann für mich, was sind die guten Dinge daran, was sind die schlechten. Und wo ich halt mega erstaunt war, dieses Unternehmen scheint relativ groß zu sein, was dieses virtuelle Office einsetzt. Und wenn man es sieht, würde man meinen, guckt es euch mal an, gather.town, also gather wie die Zusammenkunft. Gather. Es heißt gather. Nee. Das heißt doch Magic the Gathering und nicht Magic the Gathering. Gathering, ganz genau. Ja, dann habe ich mein britisch-englisches Oxford-Englisch wahrscheinlich. Das ist das Ding, es gibt das britische und es gibt das US-amerikanische Englisch. Together. Together, ja. Together. Das ist übrigens ein schönes Wortspiel, was wir haben. Bring your team together. Ja. Ja, nee, genau, aber Ja, das ist ein großes Unternehmen und da war ich sehr erstaunt, dass es das, was eigentlich ganz doll nach Spielzeug aussieht, tatsächlich einsetzt. Ne? Das, die Spielsachen gibt es natürlich auch, also du hast dort Bereiche, in denen du Brettspiele machen kannst. Es gibt Events wie Autorennen und so. Virtueller Kicker. Ja, so ungefähr. Ne? Ich meine, letztendlich ist es eine Spielerei, die hast du im normalen Office, zumindest in der Kreativbranche ja auch. Ja, und ich finde es gut, wenn sich Firmen darüber Gedanken machen, ne? Wie kann man den Alltag verbessern und... Und das ist der Punkt, die haben einen Ort geschaffen und das ist, glaube ich, das Anliegen gewesen, wo die Leute und die Kollegen zusammenkommen, weil, ja, ganz ehrlich, wenn du mit jemandem im Projekt nichts zu tun hast, wirst du noch nie im Leben sehen, dass der existiert. Und so siehst du am Schreibtisch gegenüber, bewegt sich eine Figur und dann denkst du dir, okay, jetzt gehe ich mal gucken, wer das ist. Ja, na. Okay, jetzt mal Butter bei die Fische. Als René uns davon in der Resi, das heißt übrigens Redaktionssitzung, berichtet hat, musste ich eingestehen, ich habe davon noch nie vorher gehört. Also das ganze Konzept war für mich neu. Ich auch nicht. Ja. Na, aha. Und da stellt sich doch die Frage, ist das jetzt etwas sehr Neues oder ist sowas tatsächlich schon in Teilen der Berufswelt irgendwie tatsächlich schon etabliert, René? Kannst du das sagen? Also wenn man den Logos auf der Webseite Glauben schenkt, dann scheint das tatsächlich sehr verbreitet genutzt zu werden. Neben diesem Büro ist, wie Stefan schon gesagt hat, auch ganz toll angesagt, dieses Messeding. Du kannst tatsächlich so einen Space mieten für mehrere hundert Leute und kannst dort Seminare abhalten. Also finde ich auch super witzig. Du gehst zu so einem Event hin und suchst dir einen Stuhl in den Reihen dort und stellst dich da einfach hin und dann hörst du dir das an. Weil, was wäre die Alternative? Man hat zum Beispiel ein Teams-Meeting oder ein Zoom-Meeting mit den ganzen Leuten und so hast du halt ein, ich sag mal, ist vielleicht das falsche Wort, aber einen etwas transparenteren Bereich, eine Map, wo du halt auch die Leute alle siehst, wo die hinlaufen. Wo du vor allen Dingen dann auch Bereiche machen kannst, wo du sagst, hier, wenn danach jemand Fragen hat zu einem bestimmten Thema, hier links in der Ecke können alle hinkommen, die sich für das interessieren, dann sprechen wir darüber nochmal im Detail. Absolut. Also es bietet halt eine zusätzliche Dimension, eine Orientierungsdimension vielleicht, ja, wenn man es so nennen will. Und interessant war die Argumentation von diesem Service, der auch sagte, wenn man so ein Meeting hat, dann soll man erstmal zusammen zu diesem Meeting laufen. Ne? Da finden schon Interaktionen statt, wenn du auf dem Gang in deinem virtuellen Büro mit jemandem zusammenläufst und man quatscht schon. Und vor allem nach dem Meeting, wenn man das dann verlässt und wieder zu seinem Schreibtisch läuft. Und diese Routine, dieses Kommen und Gehen, ist zum Beispiel was ich aus Erfahrung im echten Leben sehr, sehr brauche, dieses zur Arbeit fahren und von der Arbeit wegfahren. Also diesen Weg, wenn ich zu Hause bin und da startet mein Homeoffice-Tag und dann endet der, keine Ahnung, fühlt sich anders an. Ist vielleicht auch nur eine Gewöhnungssache, aber ich brauche tatsächlich. Aber das heißt, René, du testest es jetzt weiter ausgiebig oder? Genau, ich gucke mir jetzt noch ein paar andere Anwendungsfälle an. Was ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen kann, ist, wenn man Kinder hat, die dann nach der Schule schon allein zu Hause sind, und jetzt kommen wir zum Thema Gamification, die man vielleicht motivieren kann und sagen kann, ey, pass mal auf, kommst du ins virtuelle Büro, ich bin auch da und dann setzt du dich da an den Tisch und machst einfach in der Zeit deine Hausaufgaben. Und wenn du eine Frage hast, kannst du mal kurz vorbeikommen, ne, wenn der Arbeitsalltag sowas zulässt. Ja, muss man gucken. Also ich glaube, das ist schwer in der Theorie zu greifen. Das muss man tatsächlich mal ausprobieren. Und mal gesehen haben, genau. Es gibt Demo-Versionen wahrscheinlich davon, ne? Nee, du kannst dich bei dem Service tatsächlich kostenlos anmelden. Aber bevor wir zu den Formalitäten kommen, Marc hat noch eine Frage. Ja, jetzt kommen wir genau zu den entscheidenden Geschichten. Was kostet der Spaß? Ja, also es wurde jetzt kürzlich man hat eine kostenlose Version, man braucht da keine großen Anmeldungen mit Adresse oder irgendwas machen, Google-Account reicht in der Regel, da kann man sich ganz schnell so einen Space schaffen, den kann man sich einrichten, wie man lustig ist. Das ist die Spielvariante, du kannst also wirklich den Raum freigestalten, wie du willst, du kannst da Pflanzen hinstellen, du kannst da einen Kicker hinstellen, einen Kühlschrank, also kannst wirklich... Kannst auch dein Büro einfach schaffen. Nachbauen. Kannst du ein Büro nachbauen, wenn du lustig bist, genau. Und für dann, die Unkreativen. Hast du in der freien Version, bis vor kurzem noch 25 Leute ins Büro holen können, jetzt sind es nur noch 10. Also wenn man ein Startup hat oder wenn man auch vielleicht auch ein Projekt hat, weißt du, wenn du so sagst, wir haben hier ein Projekt, an dem wir nachmittags nach Feierabend zusammen arbeiten wollen in einem Raum, den es vielleicht in echt gar nicht gibt, weil wir von überall auf der Welt kommen. dann ist das eine gute Möglichkeit, vielleicht das mal auszuprobieren. Ja. Und das Coole ist, du kannst auch Gäste einladen. Das habe ich ja mit euch gemacht. Es dürfen dann eben, wie gesagt, maximal kostenlos 10 Leute sich in dem Büro aufhalten. Ab 11 Leuten bezahlt man $7 pro Monat pro Person. Das heißt, von 0 auf 70 oder von 0 auf 77 geht es dann hoch. Und was ich noch sagen wollte zu den Gästen, was auch ganz cool ist, Gäste können Türen nicht öffnen. Das heißt, Gäste können sich tatsächlich nur durchs Büro bewegen, wenn jemand dabei ist, der in dem Büro halt arbeitet. Ja, und damit es nicht so rüberkommt, als wenn wir hier Werbung für das eine Portal machen, ich habe mal geguckt, es gibt noch einige zahlreich andere, ja. Weitere, genau, zum Beispiel, Spatial Chat heißt das, oder Wemo Event, Air Meet Hope In oder Wanda. Und bei Wanda ist sehr interessant. Wanda gibt es, glaube ich, aber nicht mehr. Kannst du mal gucken, ich glaube Wanda, ich bin nämlich auch über den gestolpert. Das ist ein Projekt von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, also gleich um die Ecke quasi. Die Seite gibt es auf jeden Fall und hier steht auch noch die Videokonferenzplattform WandaMe. Okay. Gibt es noch. Und die kann man teilweise sogar online, kostenlos nutzen online. Ja, gut, vielleicht habe ich mich getäuscht, vielleicht war es was anderes. Ja. Aber wir können auf jeden Fall in den Shownotes ein bisschen was verlinken. Gerne. Genau, da gibt es die verschiedensten Ausprägungen von eben, wie es sieht aus wie ein Spiel, wie Heyday in Business. Heyday. Oder halt, es sieht aus so ganz mechanisch mit irgendwelchen Kreisavataren, die nichts mit Menschen, sondern eher so mit unseren Gesichtsbubble zu tun hat, die man so aus oder mit Pferden, Videoschats kennt. So wie auf Karussells. Wollte gerade sagen, ja. Das wäre geil, kann ich auch mit dem Pferd zur Arbeit kommen. Ah ja, witziger Fun-Fact. Witziger Fun-Fact, wie nennt man das mal? Unglaublich. Witziger Fun-Fact, man kann im Büro auch mit dem Kart fahren. Ja, richtig. Aber hat zu Fuß Sinn, ist man schneller. Aber es ist witzig. Kart fahren, was willst du sonst mit dem Kart? Laufen? Ja. Ja. Gut, aber schön, also wirklich spannendes Thema und gerne fordern wir euch auf, mal uns zu berichten, ob ihr ähnliche Erfahrungen habt damit. Ja. Und das könnt ihr natürlich tun über die Kontaktmöglichkeiten. Die kommen nämlich jetzt, wenn Marc oder René nichts mehr zu dem Thema anzumerken hätten. Ich möchte dazu mich nicht mehr äußern. Nee. Aber auf jeden Fall finde ich eine coole Empfehlung. Sollte man sich mal mit beschäftigen und könnt ihr mal eurem Arbeitgeber einen Tipp geben, ob das was für ihn ist. Guckt euch vorher nicht, dass ihr euch auslacht. Genau. Ihr solltet bestens vorbereitet sein mit Argumenten, sonst kann das in die Hose gehen. So wie René hier im Podcast. Schickt ihm einfach den Link zur Podcast-Folge, dann passt das schon. Genau, das könnt ihr machen, das ist gut. Gut, also jetzt kommen die Kontaktmöglichkeiten und dann hören wir uns gleich wieder hier im virtuellen Podcast. Irgendwas ist auch immer, der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Herzlich willkommen zurück, alle. Ja, schön, dass ihr über die Pause gekommen seid. Genau. Ja, finde ich auch, ja. Stefan, du warst ja so erstaunt, dass ich die Outtakes gehört habe. Ja. Hast du ja im Vorgespräch kurz so positiv erwähnt. Lohnt sich übrigens auch für euch. Passieren manchmal seltsame Dinge. Aber in dem Zusammenhang ist mir, wollte ich kurz noch erzählen, ich habe nicht nur die Outtakes gehört, sondern ich habe tatsächlich in den letzten Tagen mir eine sogenannte C64-Demo, die ich zusammen mit einem damaligen Klassenkameraden im Alter von 16 Jahren gemacht habe, und habe mir mal den Text durchgelesen, weil den hat, also müsst ihr euch vorstellen, da gibt man so ein bisschen an, was man grafisch, musikalisch und programmiertechnisch drauf hat. Also ein Feuerwerk der Programmierung findet da statt. Und dabei läuft ein Text dann durch, den man so lesen kann und da steht halt so Zeugs drin. Und den habe ich mal durchgelesen, zum ersten Mal nach über 20 Jahren. Und 20 Jahre genau waren es eigentlich. Und auf jeden Fall war ich entsetzt, was er über mich geschrieben hat. Oh. Ja, es war nicht nett gewesen. Und das Witzigste ist, am Ende dieser ganzen Demo steht, ihr könnt auch Kontakt zu uns aufnehmen. Und dann steht mein Name da, also mein Deckname wohlgemerkt, und meine komplette Hausanschrift bei meiner Mutter. Ach, okay. Und diese, man muss dazu sagen, diese Demos wurden damals so in Hacker- und Programmiererkreisen des C64 verteilt. Ja. Und ich hatte, und jetzt kann ich gleich den Bogen schließen zu unserem jetzigen Thema. Ich hatte damals den Namen Trudon, also das Trudon, jetzt bei einigen von euch macht garantiert Klick und die sagen, ha, was ist das? Ist kein Pokémon, aber? Weiß nicht. Ein Dinosaurier. Aha. Ja. Wie schreibt man das? Trudon. Trudon. Also im Englischen würde man sagen Trudon, aber Troodon. Heißt es Troodon. Troodon, genau, würde ich auch sagen. Das Troodon. Also ein Vorläufer des Vogels. Genau, also mein, da sieht er schon damals, hat mich dieses Thema nicht losgelassen. Das hat nichts mit Vogel zu tun. Es war tatsächlich in einem meiner Dinosaurierbücher, mein Lieblingsdinosaurier. Ja. Das hässliche Vieh? Ja. Unglaublich. Ich weiß auch nicht warum, aber. Man steckt nicht drin in der Seele eines 14-Jährigen. 16-Jährigen, ja, genau. Des 16-Jährigen, genau. Ja, und auf jeden Fall, Stefan, ein weiterer Fakt, der sich bis heute gezogen hat. Ich hatte noch einen zweiten Namen. Er hatte mal gesagt, Troodon und dann einen zweiten Teil. Und der hängt mit meiner beliebten Ausrede zusammen. Und die lautet, was ist meine Ausrede, wenn du mich was fragst? Wollen wir mal? Können wir mal? Kannst du mal? Was? Da bin ich gerade. Was sage ich dann immer? Wenn du mich fragst, wollen wir uns mal treffen? Was sage ich dann immer? Musst du schauen. Nee, keine Zeit. Ach, keine Zeit, ja. Ja, und das war schon damals mein Beiname. Troodon, no time. Troodon, no time, okay. Ja. Troodon, genau. No time. Also, wenn ihr euch diese Demo anschauen wollt, dann könnt ihr, irgendjemand hat sie keine Ahnung wo gefunden und tatsächlich bei YouTube hochgeladen. Aha. Und zwar müsst ihr suchen nach, wir können es aber auch verlinken, The Phoenix Foundation, C64 is alive. Dann findet ihr das. Aber wir verlinken es in den Shownotes. Ja, bitte. Dann könnt ihr euch das Video angucken. Und dann könnt ihr euch selber mal die anmaßenden Beleidigungen, die da gegen mich gehen, durchlesen, die mich wirklich haben entsetzen lassen. Die würden heute noch weniger gehen wahrscheinlich. Also dieses No Time is fine. Aber das war das Netteste von allem, okay. Was da stand. Das andere habe ich tatsächlich zum ersten Mal gelesen. Mhm. Ja. Genau. Gut, und aber ich wollte ja zu den Sauriern, denn genau. Die sind tatsächlich verboten in Kinderkarussellen. Nein, Spaß. Die Dinosaurier sind in Berlin, aber schon seit einiger Zeit. Du hast es damals angekündigt, ich glaube bereits im Januar oder im Dezember sogar schon, glaube ich. Ich glaube sogar im November, Stefan. Ja, ist schon eine Weile her. Hast du groß Werbung gemacht für die Jurassic World Exhibition? Exhibition? Ja. Oder wie immer ihr es aussprechen wollt. Kiffen! Genau, oder auch so. Ich wollte auch mal wieder und, was sagen. Ja, ich war auf deinen Tipp tatsächlich da gewesen, weil es stand ja im Raum nur für kurze Zeit. Das hieß, oh ja. Unbedingt hin, bevor es vorbei ist. Cooles Marketing, ne? Ja, geiles Marketing, weil nur noch für kurze Zeit ging, von November jetzt mittlerweile bis Juni. Also man kann noch bis in den Juni rein Termine buchen. Ja. Ist preislich ein bisschen intensiv, 30 Euro pro Nase. Also sagen wir so zwischen 26 und 30 Euro, das ändert sich. Also das hängt. Je nachdem, ob ihr in Farbe oder schwarz-weiß die Exhibition. Genau. Feuer oder ohne. Alles in Farbe. Ja. Es ist sehr, sehr cool gemacht. Also es ist am Arsch der Welt, nämlich in Schweineöde, also Schöne Weide. Es ist wirklich Berlin der Arsch ist halt der Welt. Groß. Und es ist so, Schöne Weide ist mittlerweile eine riesengroße Baustelle. Und da hinzukommen ist gar nicht so einfach. Wenn ihr dorthin fahrt, es gibt Parkplätze. Wow. Das ist nicht so offensichtlich. Auf der Webseite steht, es ist ein Parkhaus in der Nähe. Ich weiß nicht, wer da in Schöneweide mal geguckt hat, sich die Örtlichkeit angeschaut hat, aber auf jeden Fall niemand, der da wirklich da war. Hm. Denn ich habe da kein Parkhaus gefunden, aber es sind ganz normal Parkplätze da. Wenn man also auf das Gelände rauffährt, einfach bis zum Anschlag durchfahren, kostenlose Parkplätze, alles fein. Genau, es ist mega cool gemacht. Es ist wirklich wie so eine, wir besuchen, also wie im Film halt, ne? Wir besuchen die Jurassic World. Da sind echte Dinosaurier. Mhm. Da sind echte Wissenschaftler. Man fährt mit einem Boot auf diese Dinosaurierinsel. Man steigt dann aus dem Boot aus und steht vor diesem Eingangsportal von Jurassic World und wird schon von einem riesen Dinosaurier begrüßt. Überall sind Wärter, Tierwärter oder wie man sie bei Dinosauriern nennt, zugegen. Richtig geil gemacht. Mhm. Du kannst Dinosaurier streicheln, oder? Du kannst Dinosaurierkacke anfassen. Aber die gibt's doch gar nicht mehr. Es ist Quatsch, die gibt's noch. Und ich habe sie da leibhaftig gesehen. Das ist so geil. Du stehst schon vor der Location. Das ist so eine große Industriehalle. Ehemaliges KWV, Transformatorenwerk Oberspree. Also eins von beiden. Ja. Ist ja dort gewesen in der Ecke. Kabelwerke Oberspree. Ja. Genau, die Kabelwerke Oberspree. Hast du auch den Troodon gefunden? Nee, den hatten sie nicht der da. Ist giftig, der ist tatsächlich, ne? Der war zu teuer. Ja. Nee, der ist ausgestorben, tatsächlich. Ach, sie konnten, ach, sie der konnten war nur. Das. Der ja, ist also, wirklich geile Show. Mhm. Also, mir hat es richtig gut gefallen. Also, du läufst da völlig frei durch. Ne? Und jetzt, wo ich das Highlight erzählen will, geht der Markt. Nein, ich werde das Highlight natürlich nicht verraten, aber es ich gibt. Ich höre dich die ganze Zeit, alles kein Ding. Oh, Bluetooth. Ja. Ja, ja. Es gibt ein Spektakel am Ende. Ich möchte es nicht verraten. Ich würde es liebend gern verraten, aber es ist. Du kannst es verraten, aber dann hört bitte die nächsten 30 Sekunden nicht zu. Nein, ich verrate es nicht. Ich verrate es nicht. Okay. Ich werde es irgendwann mal erzählen. Ich habe es auch aufgenommen. Also ich kann es dann auch vorspielen. Mhm. Es ist richtig, richtig gut gemacht. Und ich wollte sagen, wenn man schon vor dieser Halle steht, hörst du schon so von draußen die Geräusche, die dann drin sind, die so das Dinosauriergebrüll und so. Mhm. Ja. Die Tierwärter sind auch richtig, richtig cool und informiert. Die quatschen dich dann auch an und erklären dir was zu den Sauriern. Also ich kann es empfehlen. Ich glaube, der Aufenthalt war knapp 1 bis 2 Stunden. Mhm. Also wie gesagt, kann man ja selber gestalten, wie man das will. Ja. Und gerne vorher Online-Tickets buchen und da hat man ein schönes Erlebnis mit der Familie. Ich weiß gar nicht, ja, ich glaube, muss man auch zwangsläufig, Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, man kann auch vor Ort. Sieht jetzt auch nicht so aus, als wenn es nicht möglich wäre, aber ganz ehrlich, ich würde nicht nach Schöneweide fahren, auf die Gefahr hin, dass man dann da. Dein Schöneweide-Bashing, das gibt's doch nicht. Ich bin in Schöneweide groß geworden. Ja. Also, es ist alles viel kleiner geworden, hab ich gesagt. Und schöner. Ich habe tatsächlich die Chance genutzt, bin schon ein bisschen früher angereist und habe meine alte Wohnung besichtigt. Die Leute waren ein bisschen irritiert, aber es war mir egal. Gehen sie aus dem Weg, Hier habe ich mal gewohnt. Achso, und der Schlüssel hat noch gepasst. Der Schlüssel hat noch gepasst, genau. Ja. Ja. Ja, cooler Tipp auf jeden Fall. Ja, das ist ja dein Tipp gewesen. Danke, danke. Du hast ihn jetzt confirmed, sozusagen. Genau, und wenn wir schon bei schönen Erlebnissen sind, dann gibt es von meiner Seite auch noch einen Tipp. Jeder Berliner sollte es einmal gesehen haben. Und lass jetzt gerade. Bitte? Lass die Hose an. Mein lieber Freund und Kupferstecher. Ihr wisst ja, was ein Kupferstecher ist. Das erinnert ja an Püff mit Pfennigen bezahlt. Sackte, lass mich mal ausreden jetzt hier. Warum sprichst du da Sächsisch? Verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Vermutlich, weil ich mich echauffiere. Jeder Berliner sollte es einmal gesehen haben, das Primetime-Theater im Wedding an der Müllerstraße. Das feiert gerade seinen 20. Geburtstag. Ja. Und anlässlich dessen gibt es eine Jubiläumsfolge, die wollte ich hier groß und breit ankündigen. Primetime-Theater ist bekannt geworden durch seinen Dauerbrenner. Das ist quasi so eine gespielte Soap-Opera, also ein richtiges Theater mit echten Schauspielern. Und diese Soap-Opera heißt Gutes Wedding, Schlechtes Wedding. Ja, so wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und es ist ein Dauerbrenner und das entwickelt sich auch immer weiter, gibt es immer neue Folgen. Mhm. Und jetzt anlässlich des Jubiläums haben sie jetzt in einem Wedding vor unserer Zeit. Und da habe ich jetzt aber gesehen, das läuft eigentlich bloß bis heute, bloß bis zum 6.3., also möglicherweise noch bis zum Wochenende oder so, aber dann ist das eigentlich schon vorbei. Es ist allerdings auch nur Teil 1 einer Retrospektive, wenn man so will. Also die letzten 20 Jahre sind dann nochmal so zusammengefasst. Und demnächst gibt es aber auch wieder auch noch ein neues Programm, das heißt Girls Just Wanna Have Föhn, nicht Fun, sondern Föhn. Mhm. Und ja, wie gesagt, das ist eine Ur-Berliner Institution, das Primetime-Theater. Sehr lustig, ich war selber schon mal da. Wer es noch nicht kennt, unbedingt mal hingehen. Wollte ich gerade sagen, ich war noch nicht da, direkt am SMU-Wedding. Aber ich habe mich umgehört und habe Feedback dazu bekommen. Denn ich habe einen Kumpel, Christian, schöne Grüße, der dort regelmäßig ist und sich diese Aufführungen anguckt. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, warum, Christian, warum muss man da hingehen als Berliner oder auch als Nicht-Berliner? Und er sagt halt, das Coole ist, man kann die Schauspieler halt dort auch sehr hautnah erleben. Ja. Ne? Also auch nach den Aufführungen kann man, glaube ich, mit denen auch ins Gespräch kommen. Die Atmosphäre ist super intim und gemütlich. Und man hat definitiv immer etwas zu lachen, was ja schon mal sehr geil ist. Ne? Und das, was du gesagt hast, diese Folgen, also er sagt, selbst wenn man neu einsteigt, man findet sofort wieder rein in die Stücke, man muss nicht alles von Anfang an sehen. Ja, und das ist nicht nur für Erwachsene und Jugendliche, sondern auch für Kinder. Genau, geeignet. Lasst einfach mal die Glotze aus. Richtig. Steigt in die öffentlichen, in den öffentlichen Personennahverkehr. Fahrt mal in Wedding, ist eine Reise wert. Genau. Und als kleiner Tipp, mittwochs auf allen Plätzen der gleiche Preis. Was kostet es? 24 Euro mittwochs. Ist ja fast so teuer wie die Dinosaurier-Show. Ja, Kultur ist halt teuer, ne? Willst du machen? Alles außer, ist teurer. Außer unser Podcast, der ist natürlich umsonst, ne? Bisher. Das kann man jetzt aber auch zweideutig verstehen. Ja, naja, sagen wir mal so. Wer uns bei Patreon folgt oder auf OnlyFans, der kann uns auch in Stereo hören. Ja, und nackt. Und nackt natürlich. Ja. Der sieht uns so, wie wir wirklich moderieren. Eigentlich sollten wir das, komm, wir sollten das mal machen. Ja, oh nee, René. Ich musste gerade so an Seven vs. Wild denken, wo Jens Knossi Knossalla, cool. Sascha Huber, mit dem er 2 Wochen alleine auf einer Insel war, sagte, komm, wir müssen uns einmal nackt gesehen haben und dann Hose runter. Was für eine Überleitung. Also, Primetime-Theater, absoluter Tipp. Nackt. Stefan, was für eine Überleitung? Überleitung wohin? Machst mir Angst. Ihr könnt euch schon mal im Kalender notieren, 18.07.2025. Ist noch ein bisschen hin, ich gebe es zu. Die nackte Kanone kommt neu gemacht ins Kino. Wer hat gespielt von wem? Kann ich dir gerade nicht sagen. Frage. Leslie Nielsen, nee, der lebt doch schon. Der lebt nicht mehr. Ja. Gott hab ihn selig. Ja. Alles Roger, Roger. Das waren coole, coole We have Filme. Clearance, Clarence. Ja. Das war allerdings nicht eine nackte Kanone, sondern das war die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Ja, das war auch kultig. Halb so verrückt wie die nackte Kanone, aber ja, eigentlich waren sie alle geil. Ja, definitiv. Zucker, Abram, Zucker. Ja, nee, war ein guter Übergang, René. Super Übergang. So, haben wir noch Zeit für ein Thema? Ja, heute in 100 Tagen beginnt übrigens die Fußball-EM, ne? Wollte ich nur mal angemerkt haben. Ja, Tippspiel, nicht vergessen. Kommt noch. Wir kommen darauf zurück. Richtig. Marc, du hast. Ich wollte noch was erzählen, ihr Dreckschweine. Und ich benutze dieses Wort ganz bewusst. Was denn kurz jetzt ist, geht es jetzt fängst du schon wieder an das Jose um. Echt mal. Jetzt geht es um Hyänen am Arbeitsplatz. Ach. Okay, sagen wir Hygiene am Arbeitsplatz. Du löst gerade einen Putzfimmel in mir aus. Tja, und ich nenne euch nochmal Dreckschweine. Und ich nenne auch euch da draußen an den digitalen Empfangsgeräten, nenne ich auch Dreckschweine. Jetzt beleidigt er. Und ich selber bin vermutlich das größte Dreckschwein. Denn jetzt bin ich gespannt. Es geht um Hygiene am Arbeitsplatz. Mhm. Oder auch zu Hause. So, also, wir haben mit Computern zu tun, nicht alle, die da uns da draußen hören, okay, aber der eine oder andere hat vielleicht mal einen Computer mit Tastatur, mit Monitor, mit Maus. Und jetzt mal ganz ehrlich, wann habt ihr jedes einzelne dieser drei Dinge das letzte Mal gereinigt? Und wenn ja, wie? Und wie oft macht ihr das? Oder sagt ihr, nee, die Tastatur ist so dreckig, da kaufe ich jetzt eine neue, weil die kostet ja bloß 9 Euro und die Maus auch, lohnt sich ja nicht die Scheiße. Also ich brauche meine Tastatur nicht putzen, weil ich muss die Buchstaben drauf nicht lesen können. Ich kenne die mittlerweile auswendig. Ah ja. Ach so, ich dachte, die das ist beleuchtet. Das lässt natürlich tief blicken. Nein, also natürlich gehört es dazu. Ich sag mal so, einmal die Woche wird hier über meinen Schreibtisch gesaugt, zu Hause zumindest. Na? Ich glaube dir. Ja, okay, ja, gut, ja. Ja. Sprich erstmal weiter. Auch mal über die Tastatur gesaugt. Bei der Maus, ich bin ja ein Fan von Dreckbällen und Dreckbälle heißen ja Dreckbälle, weil die dreckig sind. Ziemlich oft. Ne? Und da muss man natürlich die Kugel auch abschneiden. Stefan, wenn du, das Problem ist, wenn du Anglizismen mit deutschen Sachen mischst, das ist nicht gut. Ja. Du meinst ein Trackball. Ein Trackball, okay. Trackball oder ein Spurenball. Zu Deutsch Dreckbälle. Genau. Spurenball, sehr gut. Genau, aber auf Arbeit, ja, da ist es halt anders. Da hat man natürlich Putzkräfte, die mal über den Tisch sozusagen wischen, aber die lassen natürlich Technik in Ruhe. Da gehen die ja nicht ran, solche Monitore und so. Es geht euch wahrscheinlich genauso. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen die das Zeug gar nicht anpacken. Ja. Ja. Und das heißt, es liegt tatsächlich in unserer eigenen Verantwortung. Ja. Wir haben vorhin darüber gesprochen, es gibt sogar so ganz moderne Arbeitsplätze, so mit, also wo man keinen festen Büroarbeitsplatz mehr hat, sondern man kommt einfach rein und setzt sich einfach an den Rechner, der frei ist. Das ist ja noch schlimmer. Das heißt, ja, das ist noch schlimmer. Das nimmt einem vermutlich im ersten Impuls die Verantwortung, so nach dem Motto, ah, hier sitze ich ganz selten, da werde ich jetzt nicht rüberputzen. Aber das halte ich für sehr ungewöhnlich. Es sei denn, du arbeitest bei Aldi. Dann hast du natürlich recht. Also sagen wir es mal andersrum. Zum Beispiel. Da setzt du dich an eine freie Kasse und dann... Kasse 4. Ich glaube, in dem Fall bei Desk-Sharing ist es natürlich noch wichtiger, dass die Hygiene funktioniert. Ja, unbedingt. Weil du teilst doch nur den Schreibtisch, nicht den Rechner. Ja, also ich kann aus meiner Vergangenheit sagen, ich habe schon Kollegen gesehen, wo die Schreibtische aussahen. Oh. Ja, René, und jetzt nicht von sich auf andere schließen. Also nicht jeder ist in der glücklichen Situation, einen Laptop zu haben, was er dann irgendwie immer mitnehmen kann zu dem entsprechenden Schreibtisch. Aber du kannst so einen Rechner nicht teilen, das macht doch gar keinen Sinn. Doch, natürlich. Was mit den ganzen Daten, die da drauf sind? Ja, man kann das auch so, also was ich, sind das eben keine vollständigen Rechner, sondern nur dumme Terminals. Aber trotzdem hast du Bildschirm, Tastatur und Maus. Große Unternehmen habe ich auch schon als Kunden gehabt, die haben tatsächlich festplattenlose Rechner. Da hast du recht, die haben eine Tastatur und einen Bildschirm. Ja, und eine Maus. Das stimmt. Naja, und das kennt wird alles mal geputzt werden. So. Was ich und, aber, liebe und jetzt Leute, deine Lösung. Ja. Was ich positiv aber erwähnen muss, bei meinem Arbeitgeber hat jeder auf seinem Arbeitsplatz Desinfektion. Was ich mal positiv über meinen Arbeitgeber sagen muss, ist, wir werden da sehr, sehr gut behandelt. Ja. Prügelstrafe ist ausgesetzt für 2024. Und ich möchte nochmal wiederholen, wir dürfen keinen Alkohol mit von Arbeit nach Hause nehmen. Der muss dort getrunken werden. Der muss dort bleiben. Ja. Auch der Reinigungsalkohol. Nein, ich meine jetzt richtigen Alkohol, also Getränke. Richtigen Alkohol, gut. Ethanol. Das wir kommen vom Thema nicht Marc, jetzt wie ja, ganz genau. Also, pass auf. Also, Stefan. Stefan hat gesagt. Ich möchte endlich das A wiedersehen. Was? Das A auf der Tastatur will er wiedersehen. Oder das ESC. Ja. Also, Stefan, wenn du tatsächlich einmal die Woche darüber wienerst, dann bist du voll im grünen Bereich. Denn die AOK empfiehlt einmal pro Woche, seinen Arbeitsplatz zu reinigen. Dann ist es AOK. Alles okay. Alles okay. Ui. Allerdings muss man sagen, an der Stelle möchten wir natürlich auch Tipps geben, wie man denn am besten reinigt. Denn Stefan hat jetzt hier Desinfektion mal so als Schlagwort in den Raum geschmissen. Damit sollte man vorsichtig sein. Vor allem auf dem Bildschirm. Der ständige Gebrauch von Desinfektionsmitteln kann zur Resistenzbildung bei Bakterien und zu Kontaktallergien bei Anwendern führen. Ja. Also lieber gründlich säubern, statt zu desinfizieren. Das heißt, die meisten Sachen putzt man am besten mit einem fusselfreien Tuch, welches man leicht angefeuchtet mit warmem Wasser und einigen Tropfen Spülmitteln verwendet. Genau, also am besten so ein Mikrofasertuch. So ist es. Benutzt bei euren Bildschirmen kein Spüli, weil die Bildschirme unter Umständen eine Beschichtung haben, die sich dadurch ein... Apple sagt, sie hätten einen selbstreinigenden Effekt und man soll lediglich Wasser benutzen. Apple ist ein sehr gutes Stichwort, da wollte ich auch explizit nochmal drauf kommen. Also bei Monitoren ist erstmal generell Vorsicht geboten, da hat René vollkommen recht. Bei Apple und Apple Notebooks im Speziellen, also da kann ich es nur aus erster Hand irgendwie wiedergeben, weil da habe ich es erlebt. Da war ein Kollege, der hat dann tatsächlich ein etwas feuchteres Tuch genommen, gegebenenfalls mit Spüli und da einfach munter drüber gewischt. Und danach sah der Bildschirm seines MacBooks aus wie Dresden 45. Mhm. Jetzt, wie man es richtig macht oder wie ich es mache und damit fahre ich eigentlich seit einigen Jahren sehr gut. Und zwar, ich hauche tatsächlich den Bildschirm des Notebooks nur an den neuralgischen Stellen an. Das heißt, dort, wo sich etwas, genau, dort, wo sich etwas festgesetzt hat, um es eben etwas zu lösen und dann mit einem Mikrofasertuch auspolieren. Ja. MacBooks werden generell immer mit einem großen Mikrofasertuch ausgeliefert. Ja, und das eignet sich dafür natürlich ganz wunderbar. Wenn ihr einen Windows-Rechner habt, dann kauft euch ein MacBook und nehmt das Reinigungstuch dort raus aus der Verpackung. Genau, schmeißt den MacBook und weg und reinigt damit euren PC. Ja. Genau so. Aber letztendlich, ihr habt ja selber die Entscheidungsgewalt darüber, Zuchtstation oder Tastatur. Mhm. Genau, dann kommen wir noch zu einigen kleinen Tipps, nämlich so eine Tastatur, die kann man dann ganz gerne mal auf den Kopf stellen, hinten drauf klopfen, dann fallen so ein paar Krümelchen raus. Ansonsten habe ich gelesen, man nimmt auch gerne Klebestreifen von Haftzetteln und zieht sie dann durch die Tastaturrillen, also zwischen den einzelnen Tastenköpfen. Oder Tesafilm, genau, das kann man da durchziehen, um gegebenenfalls noch etwas Groß herauszuholen. Ansonsten empfehle ich persönlich für solcherlei Fälle und auch für alle möglichen Arten von Anschlüssen Druckluft. Druckluft aus der Dose. Halt, Moment. Ich habe irgendwas gehört, wo man keine Druckluft benutzen soll. Googelt das nochmal, bevor ihr das macht. Googelt das nochmal. Unbedingt. Bei Druckluft irgendwas tut, was nicht gut ist fürs. Ja, ich hab's. Ihr solltet bei eurem iPhone oder wer noch ein Android-Telefon hat, sollt ihr nicht mit Druckluft in die Öffnung reinblasen, wo Mikrofon und sowas ist. Und USB-Anschluss soll man nicht machen. Das soll nicht gut sein. Da hilft ein Zahnstocher. Hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, schon. Und da macht ihr dasselbe wie bei eurem Bauchnabel. Ihr geht mit dem Zahnstocher rein und holt die Fusseln dann so raus. Richtig. Dann hält der alles. Also ich würde da tatsächlich eher Druckluft nehmen. Das Problem bei Druckluft ist, dass, wenn man zu nah dran ist und das zu lange macht, dass es dann eben einfrieren kann. Was mit Sicherheit nicht so gut ist für die Anschlüsse. Aber ansonsten, selbst im Fachhandel habe ich gesehen, dass sie das so machen und die haben mich auf die Idee gebracht und ich benutze es hier zu Hause auch und bisher mit großem Erfolg. Also ich würde eher zur Druckluft tendieren, als dass ich dort Werkzeuge benutzen würde. Also ich würde nichts in diese sehr filigranen Anschlussstellen von einem Mobiltelefon reinstecken wollen. Gut, dann ich muss, um es mit den Worten von Apple zu sagen, verwende kein Fenster oder Haushaltsreiniger, Druckluft, Aerosolsprays, Lösungsmittel, Ammoniaklösung, Scheuermittel oder Reinigungsmittel mit Wasserstoffperoxid für die Reinigung deines iPhones, es sei denn, du befolgst die Desinfektionsanweisung für das iPhone. Gut, jetzt sind damit wir ist alles gesagt. Genau. Okay. Ich wollte nur mal sagen, ich bin dagegen, dass Tierkarussells Tiere, Plastiktiere beschäftigen. Okay, so. Okay. Finde ich auch. Ja. So, ihr kleinen Dreckschweine, wir sind gleich durch mit dem Thema. Nein, ich möchte nicht, dass du respektlos gegenüber des Schweins bist. Genau, ich möchte, dass du das nicht mehr Dreckschwein sagst. Genau. Dann seid ihr einfach Drecksdinos. Ich finde auch, dass Dinosaurier Lebewesen sind, die es zu respektieren gilt. Waren. Gab. Nein, es gibt noch welche. In Schöne Weide. Oberschweineöde. Ich war doch selber da gewesen. So. Und erzähl mir nichts anderes. Ich muss mir schon von meinem Kind anhören, dass es angeblich Menschenbeine gesehen hat bei einem der rumlaufenden Dinos. Was? Ja. Aber nach der 12. Schelle hat das Kind sich eines Besseren besonnen und sofort widerrufen. Okay. Ich habe gesagt, mach doch nicht alles kaputt. Ja, okay. Genau. Der Papa hat sonst ja nichts weiter vom Leben. Also Marc, okay, noch ein Schlusswort zu dem Thema? Ja, oder? Der letzte Schlusswort zum Thema Hyänen am Arbeitsplatz. Es gibt spezielle Hyänentastaturen, mit denen kann man wedeln und dann hauen die Viecher ab. Nein, kleiner Schurz beiseite. Also es gibt spezielle Hygienetastaturen und Mäuse, die sind dann quasi, ja, also hermetisch abgedichtet. Mhm. Und da kannst du auch einen Eimer Wasser rüberkippen, dann passiert denen nichts. Also da, sowas wird auch in Laboren eingesetzt etc. Oder halt in Umgebungen, wo es eben sehr dreckig, sehr staubig ist. Es gibt auch so eine Knete, die man extra dafür nimmt. Ja, sowas habe ich sogar. Reinigungsknete. Genau, das kann man einfach in die Tastatur reindrücken und dann bleibt dort alles Mögliche dran hängen. Aber hoffentlich nicht die Knete in den Rillen. Nein. Die nutzt René auch für seinen Bauchnabel. Ja. Nicht nur. Also jetzt weiß ich endlich, was ich René schenken kann. Nachschubknete. Gut, also. Kriegst du befuddelt zurück. Denkt an die Hygiene eurer technischen Geräte, egal ob Monitor, Tastatur, Maus. Oder Smartphone, Fernseher zum Beispiel. Um es nochmal zu wiederholen, Stefan sagte ja, AOK, alles okay. Und ich möchte natürlich auch noch eine Abkürzung aufklären. Bio steht für beliebt in der Oberschicht. Okay. Mit der Sache mittendrin im Witzbattle. Ja. Ja. Los geht's. Perfekt, also Witzbattle in Folge 133 haben wir, ne? Dann ja. Marc schießt mal seinen ersten Witz hier raus. Witzbattle Runde 1. Frau Doktor, ich habe leise und geruchlose Blähungen. Ich hatte bestimmt schon 20 Blähungen, seit ich hier bin. Aber Sie können das natürlich nicht bemerken, weil es ist komplett ohne Geruch und Geräusch passiert. Darauf die Ärzte, nehmen Sie bitte diese Tabletten und kommen Sie in einer Woche wieder. Dann kommt die Dame nach einer Woche wieder und sagt, Frau Doktor, was haben Sie mir denn da gegeben? Meine Blähungen sind zwar immer noch sehr leise, aber sie stinken jetzt fürchterlich. Ausgezeichnet. Jetzt, wo ihre Nase wieder funktioniert, wollen wir uns mal um ihr Gehör kümmern. Gut. So, Chef zu seinem Angestellten. Müller, wieso kommen Sie denn erst jetzt ins Büro? Angestellte, na, Sie haben doch gestern gesagt, ich soll meine Zeitung zu Hause lesen. Oh mein Gott, ich habe gerade Panik. Ich habe heute auch Bürowitze. Ah, das wird lustig. Aber es macht gar nichts, Stefan, weil ich habe ungefähr sieben Witze. Ich habe sieben Witze. Ist wie beim Elfmeterschießen. René legt vor. Na gut. Ja, jetzt mal gucken, wann einem das Pulver ausgeht. Deswegen wurde ja das ABBA-System getestet. Aber naja. Gut. Steht ein wütender Kunde im Büro und schreit, ich möchte sofort den Manager von diesem Saftladen sprechen. Der ist leider nicht da, antwortet die Sekretärin. Das kann doch nicht wahr sein, tobt der Mann. Ich habe ihn doch gerade durchs Fenster gesehen. Naja, das mag sein, sagt die Sekretärin. Er, sie aber auch. Tada. Den hatte ich auch, aber den habe ich nicht verstanden und deswegen habe ich ihn nicht genommen. Ja. Runde 2. Stellt euch mal vor, da sitzen sich zwei in der Kneipe gegenüber und trinken ein Bier nach dem anderen. Und so nach einigen Bierchen sagt dann der eine auf einmal, Prost. Der andere, sag mal, sind wir zum Saufen hier oder zum Quatschen? So, ein Angestellter überlegt, wie er ein paar Tage Sonderurlaub kriegen kann. Und am geeignetsten scheint ihm die Methode, einfach sich verrückt zu stellen. Also verrückt zu spielen, damit er so ein bisschen Erholungsurlaub bekommt. Also, hängt er sich im Büro an der Zimmerdecke auf. Wenige Minuten später kommt der Chef rein, sieht den Angestellten an der Decke hängen und fragt, Schulze, warum hängen Sie ihn an der Decke? Ja, ich bin eine Glühbirne. Der Chef, okay, ich glaube, es ist besser, wenn Sie jetzt erstmal nach Hause gehen, ein bisschen runterkommen, nehmen sich den Rest der Woche frei, ein bisschen Abstand zur Arbeit und ruhen sich aus und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Der Mann geht nach Hause und sein Kollege folgt ihm. Dann sagt der Chef, Moment mal, wo wollen Sie denn hin? Ja, sorry, aber ich kann im Dunkeln nicht arbeiten. Sehr gut. Der gefällt mir. Kommt eine Mitarbeiterin zu ihrem Chef. Eben kam ein Anruf von einem Kunden rein mit der Bitte um Rückruf. Ist in Ordnung, sagt der Chef. Vielen Dank, wer war es denn? Den Namen habe ich leider nicht verstanden, antwortet die Mitarbeiterin, leicht beschämt. Kein Problem, beruhigt sie der Chef. Gib mir einfach die Telefonnummer, dann rufe ich zurück. Okay, super, freut sich die Mitarbeiterin. Geht hinaus und ruft hinterher. Er meinte aber, sie hätten die Nummer. Wir haben Applaus eingespielt, ne? Ja. Nicht, dass genau, jetzt genau, in so einem genau. Zirpengrillen oder so ja, zu hören war. Absolut. Da war jetzt keine Stille. Habe ich nicht gehört. Runde 3. Ich finde es recht unhöflich zu gehen, bevor die Party vorbei ist, sagt ein Partygast zum anderen. Da haben Sie recht. Ich warte auch immer, bis ich rausgeschmissen werde. Marc, erzähl dein Thomas dein Leben. Ein kleiner Junge beobachtet einen Banker bei der Arbeit. Eine halbe Stunde, eine Stunde, eineinhalb Stunden vergehen. Das fällt dem Banker dann irgendwann auf und er geht zu dem Jungen hin und sagt, na, willst du auch mal Bankkaufmann werden? Nö, ich nicht, antwortet der Junge. Aber mein Bruder, die faule Sau. Ja. Den hatte ich auch zur Auswahl, aber den fand ich scheiße. Nee, ich glaube, den hatten wir sogar schon mal. Deswegen habe ich den nicht ausgewählt. Aber macht ja nichts. Übrigens, solange mein Chef vorgibt, mich richtig zu bezahlen, da gebe ich ihm vor, richtig zu arbeiten. So nämlich. Ja. René, total ernst. Was ist da los? Bonusrunde. Bonusrunde, okay. Ich habe in mich reingelassen, Stefan. Okay. Unterhalten sich zwei in der Kneipe, fragt der eine, was schenkst du deiner Frau denn zu Weihnachten? Boah, ich habe mir überlegt, einen Mantel und eine Kette. Oh, das wird aber teuer. Ja schon, aber das Fahrrad muss sie dann selbst reparieren. Wir haben neulich ein cooles Video gesehen, da ist ein Typ, der hat zwei Zettel, zu Hause oder draußen essen und der hält da seiner Freundin die beiden Zettel hin und sie muss einen ziehen. Und dann zieht sie draußen essen und er so, okay. Und sie freut sich voll. Und dann siehst du im nächsten Schnitt, wie sie unten vorm Haus sitzt, mit Jacke an, auf dem Stuhl und ja, am Brot draußen ist, auf der Straße. Ja. Ja, gut, aber das ist halt nicht mein Witz. Mein Witz ist ja ganz anderer. Und zwar unterhalten sich zwei Kollegen, sagt der eine, ey, der Chef, der hat eben voll rumgemeckert. Echt? Worum ging's denn? Ach, keine Ahnung. Irgendwer soll irgendwem hier in Zukunft besser zuhören oder so. Schönes Ding. Ja. Apropos Büro, ne? Die größten Lügen im Büro kennen wir ja alle. Mach ich da sofort. Gestern ging das doch noch. Das war ich aber nicht. Ja. So, habt ihr genug? Das ist, ja. Nee, ich hätte nur einen. Ah, okay, einen noch. Der Postbote steht mit einem Päckchen vor der Wohnungstür und klingelt. Die gerade noch badende junge Frau kommt schnell aus der Wanne. Ohne sich etwas überzuziehen, eilt sie zur Tür und schaut durch den Türspion, ohne etwas zu sagen. Der Postbote seinerseits guckt zur gleichen Zeit weiter unten durch den Briefschlitz in der Tür und sagt, na, mein kleiner Wuschelkopf, ist denn deine Mami zu Hause? Der Witz ist wirklich sehr, sehr alt. Den habe ich tatsächlich in den 90ern in der Bravo gelesen. Und da gab es noch diese Briefschlitze. Das kennt doch kein Mensch mehr. Ja. Aber schön, dass wir ihn nochmal gehört haben. Oder vielleicht kanntet ihr ihn ja noch gar nicht. Ich habe einen, den kennt ihr garantiert noch nicht. Und zwar, da sagt der Angestellte zum Chef, Boss, mein Gehalt steht in keinem Verhältnis zu meiner Arbeit. Und da sagt der Chef, ich weiß, aber wir können sie ja nicht verhungern lassen. Stefan, mach zu den Sack. Nee, ich habe keinen mehr, weil ich habe mich ja an die Regel gehalten, 3+1. Und das wäre jetzt ja 3+2. Ich habe leider keinen mehr für heute. Dann habe ich einen erzähle den von Stefan, weil er hat ja Bürowitze erzählen wollen und deswegen Stefans letzter Witz. Ja. Wir können sie leider nicht einstellen. Wir haben keine Arbeit für sie. Oh, nicht so gut. Das würde mich eigentlich gar nicht stören. Ja. Sehr gut. Das war ein doofer Witz. Ich merke, wir waren auf derselben Plattform. Ich merke, Stefan, in letzter Zeit kommt es häufiger vor, dass wir uns gegenseitig die Witze abgraben. Ja. Ihr könnt die Witze übrigens alle im Internet nachlesen. Unter berlin-podcast.de/tierwitze. Nicht Witze. Slash Witze. Ja. Ja. Da gibt es sie alle. Alle. Also für den nächsten Partyabend, wenn es langweilig ist, holt die Witze raus. Das kann nicht langweilig werden. Dann nicht mehr, ja. Gut, ihr Lieben, das war's. Ja, dann wird es jetzt noch Zeit für die Weisheit des Tages. Richtig, bitte. Ich habe nicht herausfinden können, von wem es stammt, aber ich finde es sehr nett. Es heißt, wer will, der findet Wege. Wer nicht will, der findet Gründe. Love it. Love it. Daumen hoch, plus eins. Dankeschön. Ja. Und noch ein Follow und ein Like und noch, dann kriegst du eins vor die Glocke. Ich wollte gerade sagen, ich drücke nochmal schnell die Glocke. Ja. Ja, prima. Schönes Schlusswort. Folge 133 geht zu Ende. Dit war's. Danke, dass er dabei war. Danke, Marc. Danke, René. Danke, und Stefan. Wir hören uns in zwei Wöchlein wieder. Und bis dahin heißt es, Alexa, mach mir eine Stulle. Mir auch. Ach nee, tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Da sieht ganz anders aus, die Perspektive. Muss ich mir erst dran gewöhnen. Ist die Kamera hat einen weiteren Winkel. Ja. Aber du siehst scharf aus, Marc, und das ist das Entscheidende. Soll ich euch alleine lassen kurz? Aber ich fand schön, dass du diesen Ostbegriff genommen hast, Stefan. Der Marc hat eine neue Wohnstube. Ja und? Kannst du Wohnzimmer sagen? Ja, man kann Wasser trinken, man kann es auch lassen. Stefan, ich war übrigens sehr überrascht, dass du in den Outtakes unzensiert meinen erotischen Traum drin gelassen hast im letzten Podcast. Ja, kann man doch machen. Ja, ich hätte gedacht, du piepst das flächendeckend weg, aber es war ja jedes Detail zu hören. Ja. Ist doch Stefan egal, ist doch nicht sein Traum. Eben. Sollen die Leute wissen, was du träumst. Ja, aber jetzt sind wir für immer erotisch miteinander verbunden. Können wir ja fortsetzen. Erzähle ich heute, was ich von dir geträumt habe. Erst kursieren Dinge im Internet, aber egal. Ja, 6. März, ne, René, du weißt. Ja, 6. März Geburtstag. Heute? 2006. 18 Jahre. 2006, vor 18 Jahren, haben Stefan und ich das Internet Licht der Welt erblickt. Richtig. Geblockt. Da fing das alles an. Dass wir heute hier zusammensitzen, ist eigentlich nur dem 6. März 2006. Richtig. Eigentlich müsste es ein Feiertag sein in Deutschland, finde ich. Ist es doch auch. Ist es so? Leute, hebt euch das Gelaber für den Podcast auf. Ja, sorry. Ja, stimmt. Dann fangen wir einfach mal an, okay? Ja, Ruhe, es geht willst los. Du machen? Ja. Hau rein, ist Tango. Marc Pippi? Nö. Marc lässt laufen. Genau. Warte mal. Wir nehmen einen anderen Chatraum gleich, weil wir haben nur noch 15 Minuten, oder? Ja, wenigstens einer, der mitdenkt. Gut, gleich wieder da. Hallo. Bei dem Marc wir können jetzt weitermachen, aber dann hören wir Marc nicht mehr. Der hat irgendwie ein Tonproblem. Das hat immer beim zweiten Mal. Ist jetzt schon mal aufgefallen? Genau. Jetzt habe ich dich gemutet, René. Muss dich wieder entmuten. Ich bin nämlich der Boss, verstehst du? Deswegen kann ich das machen. Ja, ich merke schon. Hallo. Ach, jetzt hören wir dich wieder. Yes. Aber ich sehe dich nicht mehr. Du siehst mich nicht? Warte, dann klicke ich mal hier. Nee, das ist okay. Ich weiß ja, wie der aussieht. So, jetzt. Ach, da ist er wieder. Ah. Oh, ich sag euch, diese Technik, bringt mich noch irgendwann um. Jetzt, René, dein Einsatz? Hä? Wir machen jetzt noch den Aufsager. Bingo. Machst du den Wieselski? Den Wieselski kann Marc ja sehr gut machen. Den hast du damals gemacht, René. Das muss ich mir nochmal anschauen. Ja, ich weiß. Genau. Und ich habe mich richtig aufgeregt. Ja, ja. Und gestreikt hast du. Ja. Ich sag hier nichts. Ja. Es kann doch nicht sein, dass ich meine Rechte an der Garderobe abgeben muss. Ja. So ist es. Sehr gut. Ey, ich habe mir eine Stunde lang Wieselskis Videos angeguckt und habe danach gefühlt. Warum eigentlich, es heißt Kinderkarussell? Ist eigentlich auch nicht politisch korrekt, oder? Ja, warum sitzt man da nicht auf Kindern? Ja. Eigentlich ein, ja. So Plastikkinder. Ja, aber es ist ja mit allen Begriffen so. Also Hustentropfen sind ja auch gegen Husten und nicht für Husten. Die Satirebehörde empfiehlt. Keine Kinderkarussells mehr. Nee, das war verkehrt. Ich war überfordert mit deiner. Ja, mach mal nochmal, okay. Okay, ich mach nochmal. Alter, was ist denn das hier in meiner Tastatur? Was ist denn das in deinem Bauchnabel? So, und du gehst dann einfach in die Musik rein. Sehr gut. Und einmal quatschst du mir noch einmal in meinen Das Paar. Hört man doch gar nicht. Gut, was für die Aufträge. Sehr gut, sehr gut. Ja, dein Bauchnamen ist. Outtakes. Ja. So kann ich nicht arbeiten. als wenn du jetzt arbeiten würdest. So kann ich nicht arbeiten. Ja. Mann. Weißt du, ich werde mit meinem Agenten reden. Das ist hier die letzte Mal, dass ich das mir... Lässt du dir nicht mehr bieten. Das lässt mir nicht mehr bieten, nee. Ja. Er möchte auch, dass ich doppelt so viel Geld dafür kriege wie du. Und weniger arbeiten. Kriege ja sowieso schon. Ja. Gut, ich stoppe so. Jetzt meine Spur. Genau, jetzt stoppen wir erstmal die Aufnahme. Stopp. Stereo, Stereo-Waffe.